Glaube ist der Muskel, den Sie nutzen, wenn Sie beschließen, den Sprung aus der Komfortzone zu wagen und Ihr Leben so umzukrempeln, dass es quasi nichts mehr mit Ihrer momentanen Lage zu tun hat. Glaube erstickt die Angst vor dem Unbekannten. Glaube ermöglicht Ihnen, Risiken einzugehen. Glaube sorgt dafür, dass Sie einfach springen und auf ein sicheres Netz vertrauen können. Der Glaube ist Ihr bester Freund, wenn Sie sich vor Angst in die Hose machen. Wenn Sie sich dauerhaft in einem Zustand der Dankbarkeit befinden und sich des bereits existierenden Wunderbaren bewusst sind, ist es einfacher daran zu glauben, dass es dort, wo alles herkommt, noch viel mehr davon gibt. Dieses noch nicht manifestierte Wunderbare steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Ihnen ist bereits Wunderbares zuteil geworden, also kann das natürlich erneut geschehen. So festigt Dankbarkeit Ihren Glauben. Und ein starker Glaube ist entscheidend, wenn Sie Ihr Leben verändern wollen. Was mich zum großen Dankbarkeitsfinale führt: Wenn Sie die Manifestationsabteilung wirklich rocken wollen, müssen Sie an den Punkt gelangen, wo Sie unerschütterlich an das glauben, was Sie sich wünschen. Zugleich sind Sie auch noch unbeirrbar dankbar dafür. Dann wird es wirklich traumhaft, denn die Mischung aus Glaube und Dankbarkeit ist der super-duper-Knaller des Manifestierens. Das verlangt allerdings gewisse Jedi-Fähigkeiten von Ihnen. Denn dafür müssen Sie nicht nur an das noch nicht Manifestierte glauben, sondern auch noch dankbar dafür sein. Anders ausgedrückt: Seien Sie dankbar für Ihre imaginären Freunde und Ihr imaginäres Leben. Yep. So ungewöhnlich das auch klingen mag, ich bin mir sicher, dass Sie das in bestimmten Bereichen Ihres Lebens bereits tun. Bewusst oder unbewusst. Ein einfaches Beispiel meinerseits ist die Parkplatzsuche. Solange ich zurückdenken kann, habe ich immer tolle Parkplätze gefunden, direkt vor meinem anvisierten Zielort. Ich würde es sogar schaffen, am Ostersonntag vor dem Vatikan zu parken. Wenn Sie keine Lust auf weite Laufwege haben, fahren Sie am besten mit mir. Ich gehe die Suche nach einem freien Parkplatz stets mit derselben Einstellung an. Völlig entspannt und überzeugt, dass sich das Problem im Grunde schon erledigt hat. Der perfekte Parkplatz steht für mich bereit. Ich bin völlig zufrieden und aufrichtig dankbar dafür. Ich glaube fest daran. Dann passiert immer das Gleiche. Jemand fährt weg und ich stelle mich in die frei gewordene Lücke. Doch obwohl das regelmäßig geschieht, bin ich jedes Mal glücklich. Ich betrachte es nie als selbstverständlich und bin vor, während und nach meinem Parkplatzabenteuer eine regelrechte Dankbarkeitsmaschine. Dankbarkeit für das noch nicht Manifestierte teilt dem Universum mit, dass Sie wissen, das von Ihnen Erwünschte existiert bereits. Dankbarkeit bringt Sie auf die richtige Frequenz, um es zu empfangen. Wenn Sie Ihr Leben radikal umkrempeln wollen, stärken Sie Ihren Glauben daran, dass wir in einem wohlwollenden Universum der Fülle leben. Seien Sie für alles, was Sie bereits manifestiert haben, dankbar, auch für das Gute, das Ihnen noch bevorsteht. Seien Sie dankbar dafür, dass Sie die Macht haben, jede erwünschte Realität zu manifestieren. Wagen Sie dann den Sprung ins Ungewisse, um auch das umzusetzen. Ersetzen Sie die frustrierte Überzeugung, dass Sie nicht haben können, was Sie gerne hätten, durch die dankbare Erwartung, dass Sie wahre Wunder erleben werden. Und schon werden diese Wunder schnell ein normaler Teil Ihres Lebens sein. Und so können Sie das üben. Erstens: Das ist gut, weil reagieren Sie auf alles, was Ihnen geschieht, sei es nun toll, mittelmäßig, doof oder ätzend, mit dem Satz: Das ist gut, weil, bitte die passende Begründung ergänzen. Sobald Sie sich das angewöhnt haben, werden Sie merken, dass es bei vielen Dingen deutlich leichter ist, dankbar zu sein, als Sie dachten. Es ist gut, dass ich auf dem Rückweg, nachdem ich die Kinder abgeholt habe, eine Reifenpanne hatte. So konnte ich Ihnen zeigen, wie man mit einer unerwarteten Situation umgeht. Außerdem haben wir es genossen, im Auto »Wer bin ich?« zu spielen, als wir auf den Abschleppdienst warteten. Bei der Gelegenheit habe ich auch erfahren, dass meine Tochter in der Schule gehänselt wird. Es ist wichtig, für alles dankbar zu sein, selbst für die Dinge, die in die Kategorie »Nein, danke« fallen. Wenn Sie nur die negativen Aspekte von schwierigeren Ereignissen in Ihrem Leben sehen, dann setzt das Ihre Frequenz herab. Es schmerzt, erzeugt Ablehnung, zieht noch mehr Negatives an, macht Sie möglicherweise krank und verdirbt Ihnen ganz sicher die Laune. Wenn Sie hingegen versuchen, für alles dankbar zu sein, erhöht das Ihre Frequenz und führt Sie zu persönlichem Wachstum, weil Sie sich geöffnet haben. Ja, gelegentlich ist das schwierig. Es gibt natürlich auch Situationen im Leben, die wirklich übel sind und in denen wir uns fassungslos fragen, was zum Teufel das jetzt soll. Manchmal können wir erst nach Jahren oder auch nie rückblickend sagen, weißt du was? Es war richtig, dass mir der Scheißkerl damals das Herz gebrochen hat. Mit dem Mann, den ich letztlich geheiratet habe, bin ich viel glücklicher. Eine Lehre aus Dingen zu ziehen, ermöglicht es uns, sie zu verarbeiten und hinter uns zu lassen. Hier noch ein guter Tipp. Wenn Sie in Ihrer aktuellen Situation stecken bleiben wollen und nichts dagegen haben, immer wieder dieselbe Lektion eingeprügelt zu bekommen, dann seien Sie schön negativ und bitter und fühlen Sie sich als Opfer. Wenn Sie Ihre Probleme aber überwinden und Ihr Leben wirklich rocken wollen, dann seien Sie dankbar. Halten Sie nach dem Guten Ausschau und lernen Sie. Zweitens, schreiben Sie Dankeslisten. Gehen Sie jeden Abend vor dem Einschlafen den vergangenen Tag durch und notieren Sie sich, gedanklich oder schriftlich, 10 Dinge, für die Sie dankbar sind. Das kann alles sein. Von den schönen Blumen in Ihrem Garten, über die Tatsache, dass Ihr Herz schlägt, bis hin zu dem einstündigen Besuch Ihrer pedantischen Nachbarin, der Ihnen gezeigt hat, wie froh Sie sind, nicht deren Leben zu führen. Tagsüber innezuhalten und sich bewusst zu machen, wofür man dankbar sein kann, ist eine gute Methode, um die Frequenz stets hochzuhalten. Versuchen Sie daher, den ganzen Tag lang daran zu denken. Wenn das nicht möglich ist, machen Sie es zumindest zum Teil Ihres Gute-Nacht-Rituals. Drittens. Lieben Sie sich selbst. Seien Sie dankbar für all das, was Sie ausmacht und was Sie noch ausmachen wird.